So, wir sind gekommen zu der Stelle, wo eigentlich die Belehrung von Buddha beginnt. Der Hintergrund von dieser Belehrung haben wir hinter uns und jetzt kommt die Belehrung selbst. Normalerweise in den meisten Suttas, es gibt natürlich auch Ausnahmen, so wie Satipatthana Sutta und so weiter, der Buddha belehrt Schritt nach Schritt, bis er zu tiefste Dhamma kommt. Tiefste Dhamma ist nichts anderes als die Leerheit, die Ichlosigkeit. Aber um diese Dhamma zu verstehen, gibt es Pubbabhaga, die Präliminaris, die vorbereitende Schritte. Die muss man durchmachen. Das ist die Bedingung, dass man diese Wahrheit von Ichlosigkeit, von Kernlosigkeit, von der Welt, von Leerheit, von Selbst und von der Welt versteht. Ohne das geht es nicht. Und wir sind eben jetzt bei diesem Präliminaris. Der buddhistische Weg und der Weg von anderen Religionen unterscheidet sich. Eben da. Das Ziel von dem Weg und Ziel von Pubbabhaga, von Vorbereitung für die Verwirklichung, ist, also Vorbereitung von der Verwirklichung ist für den Ziel von Leerheit, von Ich-Verwirklichung, von Ichlosigkeit. Und die normalerweise, bevor der Buddha lehrt nie diese Leerheit, die absolute Dhamma, die wahre Natur der Dinge, wenn der Herr nicht bereit ist. Der Herr erst, er muss sein Leben disziplinieren, damit er diese Leerheit versteht. Ohne das geht es nicht. Also Disziplin von Sila muss da sein, das verbunden ist. Sila ist schon verbunden mit allen Tugenden, die man braucht für die Weisheit, Samatha und Vipassana, Weisheit, die für Verwirklichung von Leerheit führt. Sila ist die Grundlage. Und Sila in sich schon enthält auch dass man eigene Leben diszipliniert, man schläft weniger, man isst weniger, nicht zu viel, damit die Trägheit nicht da ist, damit man rechte Anstrengung machen kann. Man übt Achtsamkeit. Achtsamkeit auch gehört zu Sila. Man wird bewusst von dem, was man macht. Nur indem man so übt, wird man dann die rechte Konzentration erreichen können und die rechte Konzentration dann mit Vorbereitung führt zu Durchbruch, zu unmittelbaren Sehen von Leerheit. Und jetzt, wir haben der Fall, dass wie wir gesehen haben, dieser Mensch, der Pakusate, ist kein ordentlicher Mensch. So wie in Satipatthana Sutta, der Buddha lehrt gleich die Wahrheit von Leerheit, weil die Menschen da in Guru keine ordentlichen Menschen sind. Die sind Menschen, die sich schon lange Zeit um die Wahrheit bemüht haben. Die sind offen für die Wahrheit. Sie haben lange Zeit schon Samadhi und Achtsamkeit geübt. Und jetzt haben wir einen Mann, der kein ordentlicher Mann ist. Er hat gewöhnlich, nicht ordentlich. Gewöhnlich, ne? Dankeschön. Ich freue mich immer sehr, wenn Sie mein schlechtes Deutsch korrigieren. Bitte haben Sie Mitgefühl und mehr korrigieren. Er ist kein gewöhnlicher Mensch. Er hat schon diese Pubabhaga, diese Vorbereitungen hinter sich. Außerdem, er ist so wie der Buddha, er ist ein Mensch von Diamante Wille. Er ist ein König und er hat nicht wenig, er hat große Reichtum. Ganze Reich hat er verlassen, nur mit einem Ziel, die Wahrheit durchzublicken. Und er hat ein diszipliniertes Leben geführt. Und er hat schon Samadhi erreicht. Nach dem Kommentar, er sitzt schon 6 Stunden gerade in Anapanasati, vierte Jhana. Das ist gar nicht schlechtes Material für große Durchbruch. Wenn wir das schaffen, dann haben wir schon viel geschafft. Er hat das geschafft. Und natürlich, damit er das machen kann, er schläft sehr wenig, er braucht nicht, wenn er gute Samadhi, wenn wir gute Samadhi haben, es ist genug, dass wir 4 Stunden schlafen, für ihn ist auch schon genug, 4 Stunden. Er ist eigentlich, obwohl er nicht ordiniert ist, es gibt Mönche, die Kleider tragen, aber die wahren Mönche sind die Mönche, die sich die wirklich Leben im Sinne von Dhamma diszipliniert haben. Er hat das schon geschafft. Deswegen, der Buddha fängt an mit höchster Dharma. Dharma von Leerheit. Und diese Dhamma ist dann für Verwirklichung von dem höchsten Ziel, von vollen Befreiung. Und diese Dharma dann entspricht die Gegend oder Visaya, die Gegend von vollen Erleuchtung. Und er lehrt dann diese Vipassana von die direkt durch direkte Erfahrung von Leerheit zu Verwirklichung von Nirvana führt. Diese höchste Wahrheit von Leerheit, höchste Wahrheit von Nirvana. Und wie lehrt er das? Er sagt, Cha dhaturo ayam bhikkhu puriso. Der übersetzt, Bhikkhu, dieser Mensch, puriso. Er übersetzt Mensch, aber in der Tat purisa. Wenn man auf Sanskrit purisha sagt, hat man gleich Assoziationen, diejenigen, die was von indischer Philosophie wissen, zum Beispiel in Samkhya-System, Purisha ist nichts anderes als Atman. um wahre Selbst, also Atman, zu erfahren, um das Ewige zu erfahren, genauso in Samkhya wie im Buddhismus, muss man diese falsche Selbst, in dem Sinne, im Sinne von Samkhya ist es nicht falsche Selbst, es ist diese, das, was am Körper gebunden ist, also Körper, Körperlichkeit und Geistlichkeit, das mit Körper verbunden ist, muss man durchblicken. Genauso wie im Buddhismus muss man sehen, dass alle diese Sachen, die mit Körper zu tun haben, einschließlich der an Körper gebundene Geist, vergänglich sind, im Prozess von ewigem Wandel sind. Und was dann bleibt, ist das Wahre. Und das Wahre ist dann Purisa. Ist Mensch in dem Sinne als etwas, was sich nicht ändert. Das ist hier gemeint, der Mensch im Sinne von wahren Selbst, das sich nicht ändert. Und eben im Buddhismus, wie wir alle wissen, diese Purisa, das Selbst, das sich nicht ändert, das ewig ist, ist nicht selbst. Also Buddhismus fängt an von ganz anderen Prämissen, dass diese Selbst, das ewig ist, nicht existiert. Wenn man das Wahre verwirklicht hat, braucht man nicht von Selbst sprechen, von dem ewigen Mensch sprechen. Dann hat man kein Bedürfnis dafür. Weil wenn man an nichts hängt, dann braucht man nicht diesen Mensch, das ewig ist, diese Seele, das ewig ist, diese Selbst, das ewig ist. Und eben damit alle, man von allen Anhaftungen frei sein kann, muss man auch eben diese diesen Konzept von ewigen Selbst brechen. Und jetzt, dieser Mann, wie wir wissen, der Buddha lehrt immer nach den Umständen. Dieser Mann, wie wir wissen, dieser Pakusati, ist ein König. Und die Könige sind immer, immer sehr stolz, nicht nur bei uns, auch in Asien, überall. Der König ist repräsentiert, dieser Stolz von der Kaste, von adlige Familie, von Tugenden, die dazu gehören. Und dieser Mensch ist sehr, sehr stolz. Er hat alle Qualitäten, aber er ist sehr stolz. Damit dann der Buddha ihm diese wahre Lehre von Ichlosigkeit beibringt, erste Sache, dass er machen muss, ist, sein Stolz zu brechen. Und das macht er eben, indem er sagt, indem er lehrt diese sechs Dhatus, die, hat er übersetzt, Dhatu besteht aus sechs Elementen. Dhatu heißt, er hat Übersetzer Element, das ist übliche Übersetzung, aber der muss man immer im Geist halten, dass der Buddhismus lehrt, die Lehre von Dhammas und von Dhatus und von Ayatanas, das sind die Mittel, um dieses Konzept vom ewigen Selbst zu brechen. Und Dhatu hat hier sehr ähnliche Bedeutung wie Dhamma, etwas, das wahre Natur hat. Dhamma eigentlich bedeutet, in Grundbedeutung von Dhamma ist genau wie Grundbedeutung von Dhatu etwas, was eine wahre Natur besitzt, hält von also etwas, was im Gegensatz zu einem ewigen Selbst ist Dhatu oder Dhamma etwas, was wahre Natur hat. Der Selbst, der ewige Mensch oder der Mensch, der Ich, Du, Er, Frau, Mann ist nicht etwas, nicht ein Element, nicht ein Element im Sinne, dass es wahre Natur hat. Wahre Natur ist etwas, was, obwohl die Umstände sich ändern, diese Natur sich nicht ändert. Umstände sich immer, immer ändern, die immer alles, was existiert, ist im Prozess von Verwandlung, aber Natur der Dinge sich nicht ändert. Und das ist eben Bedeutung von Dhatu. Statt der Mensch ist nicht etwas Wahres, aber die Dhatus, die Elemente, die Existenz schaffen, die Mensch, die diese Konzept von Mensch schaffen. Mensch ist nicht wahr, aber die Elemente, die den Mensch schaffen, die sind wahr. Wahr in dem Sinne, dass sie eine beständige Natur haben, die bleibt. Der Mensch nach ein paar Jahren vergeht, aber die Eigenschaft der Erde, Eigenschaft der, wie wir sehen werden, Eigenschaft von Wasser, Eigenschaft von Feuer, Eigenschaft von Wind, die bleiben dasselbe, egal ob der Buddha da ist oder nicht da ist, egal ob es Deutschland ist oder China oder Indien, dieselbe Eigenschaften von Erde sind immer da. Deswegen, es ist wahr, indem die anderen Systeme der indischen Philosophie glauben, dass diese, außer diesem Körper und Geist, das am Körper gebunden ist, gibt es ein Element, wahre Selbst, das obwohl es mit diesen Elementen zusammen, diese Elemente, Körper und an Körper gebundene Geist gekommen und gehen, aber diese Selbst bleibt. Aber jetzt, was der Buddha macht, ist genau, dass er zeigt, dass diese Selbst nicht bleibt, diese Selbst ist nicht wahr. Was wahr ist, sind diese Elemente. Also durch Seiende, etwas Seiende, durch Konzept von Seienden, Element Seienden, er bricht Konzept von Nicht-Seienden, also Konzept von einem ewigen Selbst. Das ist, was der Buddha macht. Er macht auch, ab und zu lehrt man durch Konzept von Nichtseienden kommt er zu Konzept von Seienden, durch Konzept von Seienden zu Konzept von anderen, zu Konzept von anderen Seienden, mit Konzept von Seienden kommt er zu Konzept von Nichtseienden. Er kann immer kombinieren. Diese vier Möglichkeiten sind immer da. Er kann lernen, Konzept von Nichtseienden zu Konzept von Nichtseienden. Dieser Mensch ist wie ein Traum und so weiter. Konzept von Seienden mit Konzept von Seienden. Diese Erde kann man nur erfahren, indem man Wasser, Wind und Feuer erfährt und so weiter. Kann man immer kombinieren. Aber hier der diese Lehre empfängt, ist ein Mensch, das besonders stolz ist. Und er ist stolz. An was ist man stolz? Als eigene Vorstellung von Ich als etwas Existierendes. In der nördlichen Tradition, um erst damit man tief in Samatha und Vipassana eindringt, muss man die Persönlichkeit reinigen. Das ist die Voraussetzung. Jetzt gibt es fünf verschiedene Typen, für denen fünf verschiedene Meditationen gibt. Und für diejenigen, die sehr stolz sind, damit sie tief in Samatha und Vipassana eingehen, die erste Voraussetzung ist, dass man diesen Stolz bricht. Und das macht man eben durch sechs Elemente Meditation. Das ist dann der Weg, um Stolz zu brechen. Wenn jemand zu dumm ist und kann nicht die Lehre verstehen, er hat keine Möglichkeit, Samatha und Vipassana zu üben und etwas davon wirklich verwirklichen, indem er so dumm ist, dann für die Dummen, erst müssen sie Paticca-Samuppada, die bedingte Entstehen, meditieren. Nur dann können sie Samatha und Vipassana richtig verstehen. Für diejenigen, die zu viel Hass haben, zu viel Abneigung, sie können nicht in Samatha Vipassana eintreten. Dann erst müssen sie Metta meditieren und nur dann kommen sie zu Verständnis. Sonst diese Last von Beschmutzungen ist zu große Hindernis, um echte Fortschritte in Samatha und Vipassana zu machen. Und für diejenigen, die zu viele zu viel Begierde haben. Es gibt keinen Weg, tief in Samatha und Vipassana einzugehen, wenn sie nicht über die Unreinheiten meditieren, damit sich diese Begierde und diese Anhaftung am Körper schwächen. Nur dann können sie tief in Samatha und Vipassana. Und für diejenigen dann, die und meisten von uns ist so, die zu viel Vitakas haben, zu viel denken über viele, viele Sachen, über Fußball, über Politik, über heutige Mensch, ist sehr, sehr zerstreut, weil wir haben so, so viele Sachen, so viele Informationen, dass niemand kann sie mehr verdauen. Nicht mal ein Experte in seinem Bereich kann alle Informationen, die vorhanden sind, verdauen. Der Geist ist muss sehr, sehr schnell arbeiten, weil wir leben in hektischen Gesellschaft. Wir immer denken etwas, was den Gedanken von anderen auch beeinflussen uns. Dann, bevor wir in Samatha und Vipassana eingehen können, Wir müssen diese Gedanken stillen. Nur dann können wir in Samatha und Vipassana eintreten. Und das ist dann, dafür ist dann Anapanasati. Dann vier Wege von Reinigung der Persönlichkeit, je nachdem, um welche Persönlichkeit sich handelt. Und hier handelt sich offensichtlich um einen Mann, der außerordentlich gute Qualitäten hat, aber weil er sehr stolz ist, solange er so stolz ist, er kann nicht den Durchbruch machen. Deswegen, der Buddha fängt an, weil er sehr intelligent ist, er kann verstehen, der Buddha fängt an, mit erst, wenn man Durchbruch, wie was ich immer sage, wenn man Durchbruch in Samatha und Vipassana machen möchte, muss man sich brechen lassen, dann kann man sich wieder oder mit Hilfe von kompetenten Lehrern zusammenfassen. Und dann zusammenfassen im größeren Sinne, dass er die Beschmutzungen des Geistes dann im Griff hat. Nicht ein Sklave, sondern ein, der meistert diese Beschmutzungen des Geistes. Also, Bhikkhu, dieser Mensch besteht aus sechs Elementen. Das ist die wichtigste Lehre, erste Lehre hier, und die sechs Elemente dann repräsentiert das Wahre. Der Mensch repräsentiert das Unwahre. Und er muss diese Unwahre, ich bin ein Mensch, ich bin ein König von großen Reich, ich bin ein sehr intelligenter König, ich bin der, ich habe so viele Tugenden, ich habe so viele Sachen verlassen, damit ich die Wahrheit erlebe. Diese Stolz. Stolz kann auch positiv sein, Stolz kann auch negativ sein. Ohne Stolz, wenn wir keinen Stolz haben, dass wir sind fähig zu meditieren, wir können den Durchbruch machen, wir können zur Erleuchtung kommen, wir werden nicht meditieren. Stolz ist keine schlechte Sache. Es gibt sehr, sehr positive Stolz, und besonders wenn man den Weg von Bodhisattva, wenn ein Buddha sein möchte, Stolz ist wichtige Kraft zur Fortschritt. Ohne das kann man nichts machen. Aber Stolz auf eine Seite ist positiv und Stolz auf andere Seite ist negativ. Dann diese, den Stolz verlässt man, jemand, der sich in dem edlen Weg gibt, der Stolz verlässt nur der Arahat, sogar der Anagami, dritte Frucht, hat noch Stolz. Solange man etwas erreichen möchte, hat man Stolz. Aber das ist dann positiver Stolz. Aber negativer Stolz ist, dass ich bin besser als andere. Ich bin etwas, du bist gar nichts. Das ist dann negativer Stolz. Und dieser negative Stolz hat unsere Bhakusati, weil er denkt sich besser als andere. Und er denkt sich sehr große Yogi, er ist auch sehr große Yogi, aber jetzt Buddha, er hat vor ihm in Nirodha Samapati, 6 Stunden hat er in Nirodha Samapati gesessen, wie Leichmann, wenn man in Nirodha Samapati ist, ist man wie ein Leichmann. Sehr, so tiefe Samadhi, dass die Wärme im Körper noch da ist, aber die Wahrnehmungen gehen weg. Und der hat das bestimmt gesehen, dann sein Stolz war schon verletzt. Und dann sieht der Buddha, das ist die Zeit, dass ich angreifen muss, dass ich dann die tiefe Lehre übermitteln kann. Dann fängt er mit dieser Lehre von 6 Dhatu, 6 Elementen, was der Mensch eigentlich ist, nichts anderes. Es gibt überhaupt nichts in diesen 6 Elementen, worauf man stolz sein kann. Und die Erfahrung, wie kommt diese Erfahrung, dass der Mensch ist gar nichts außer diesen 6 Elementen. Alles, was man in der Welt, das ist das wichtigste Prinzip von Buddhismus, wenn Sie sich bemühen, die Lehre von Buddha zu verstehen, sollen wir das jeden Tag für sich wiederholen. Diese, alles, was man in der Welt erfahren kann, alles, was man erkennen kann, kann man nur erkennen und erfahren durch Berührung. In Abhidhamma wird klar auch gelehrt, je Dhamma, Nyataba, te Dhamma, Fusitaba. Was immer man erkennen kann, ist nur das, was man eben berühren kann. Nichts anderes kann man in der Welt erkennen. Es ist unmöglich. Aber da wir berühren nicht wahrheitsgemäß, sondern berühren nach unseren eigenen Vorstellungen, nach unseren Sankharas, nach unseren Fabrikationen, Selbstgestaltungen. Deswegen sind wir immer dem Leiden ausgesetzt. Aber wenn wir berühren wahrheitsgemäß, dann geht das Leiden weg, weil wir leben dann in Realität. Wir erleiden im Buddhismus nach, nicht nur der Buddhismus, nach dem Buddhismus, Leiden, die kommt von Nichtwissen. Und Nichtwissen ist nichts anderes als unwahre Wahrnehmung. Das ist Bedeutung von Nichtwissen. Avijja ist nichts anderes als unwahre Wahrnehmung. Und ist Berühren dann wahre Wahrnehmung? Berührung, je nachdem, wer berührt, was berührt. Berührung ist nur Berührung. Wer berührt? Das ist jetzt haben Sie 6 Elemente. Berührung kommt zustande, weil die 6 Elemente da sind. Also niemand berührt. Niemand berührt. Natürlich niemand. Wenn jemand berührt, dann ist der Mensch da. Aber was der Buddha macht, ist, er bricht dieses Konzept von dem Mensch. Der Leiden ist so lange da, wie lange der Mensch da ist. Weil Leiden kommt von Nichtwissen und Nichtwissen kommt von Begierde. Das ist genau, was wir jetzt lernen werden. Es gibt Berührung, aber es gibt niemanden, der berührt. Deswegen erst die Elemente, dann Berührung. Die Elemente bricht Konzept von Mensch. Dann, wenn Sie verstehen, dass es kein Konzept von Mensch, dass Mensch eine Vorstellung ist, die keine Wirklichkeit entspricht, dann verstehen Sie Berührung. Und wenn Sie Berührung verstehen, dann verstehen Sie was? 18, wie übersetzt der Manopavicharo? 18 Arten des geistigen Untersuchens. Manopavicharo. Wir werden das erleben. Wir werden das sehr klar sehen. Ich erkläre jetzt nicht. Das ist diese 3, 6, 6, 18. Diese 3 führen dann zu Abwenden von dem Konzept von Mensch. Aber vorausgesetzt ist, dass man 6 Grundlagen für Kontakt, 18 Arten des geistigen Untersuchens und er hat 4 Grundlagen. Er übersetzt Adhidhana als Grundlagen. Adhidhana eigentlich bedeutet nicht Grundlage, dass er hat Kommentar nach dem Kommentar. Der Bhikkhu Bodhi hat auch nach dem Kommentar übersetzt. Der Kommentar sagt, dass Adhidhana soll man Patthana betrachten. Patthana heißt, was er übersetzt hat, die Grundlagen. Etwas, worauf wir etabliert sind. Aber es ist richtig, Grundlage ist es, kann man so verstehen, aber Grundlage, die ursprüngliche Bedeutung ist nicht Grundlage, sondern Adhidhana. Adhidhana heißt Entschlossenheit. Also diese diese 6, 6, 18, falls man sie verstanden hat, dann wenden uns weg von dem Konzept von Mensch als etwas Wahres, vorausgesetzt, wir diese 4 Grundlagen oder 4, wie haben Sie Adhidhana übersetzt? Vier Entschlossenheiten eben. Diese 4 Entschlossenheiten sind die Grundlagen, die uns zu abwenden von dem Konzept von Mensch, von dieser Anhaftung an Idee von Mensch als etwas Wahres, Anhaftung an Selbst als etwas Wahres. Die 6, 6 und 18 werden dieses Konzept oder Idee von Selbst, von wahren Mensch brechen, vorausgesetzt, man diese 4 Adhidhanas, 4 Grundlagen übt. Und was sind die werden wir sehen. Bhikkhu, dieser Mensch besteht aus 6 Elementen, 6 Grundlagen für Kontakt und 18 Arten des geistigen Untersuchens. Und er hat 4 Grundlagen, das haben wir jetzt übersetzt. Die Fluten der Vorstellung, übersetzt Manyu Sava. Asava, Asava, wie wir wissen, wegen Asava sind wir hier in diese Samsara, solange wir Asava haben, sind wir in Samsara. Asava, gibt es 4 Asavas, Kama, angreifen, Asava. Also Fluten der Vorstellung, das ist Asava. Oder nur die Fluten? Nee, Fluten ist Asava. Fluten sind die Asava. Das Wichtigste durch Anhaften, durch Ignoranz, durch Dittis, wie sagt man, durch Ansichten. Diese Sachen, dann Asava bedeutet wörtlich das, was gärt, was in uns, diese so wie Gift, gärt. Oder was trickelt durch. Indem wir diese Asavas haben, dann befinden wir uns in Samsara. Samsara bedeutet in Welt von Leiden. Das mit Vorstellung von selbst verbunden ist. Dann normalerweise spricht man von diesen 3 oder 4 Asavas, aber hier haben wir Manyu Asava, die Fluten von Manyu. Manyu heißt Manyana, das man dünkt sich als etwas. Das ist dann, solange man denkt man sich als etwas. Bleibt man in Leiden. Weil Leiden kommt von sich denken als etwas. Manana. Und diese Manana, sich denken als etwas, sich denken als etwas Existierendes, das kommt wegen Ansichten, wegen Stolz und wegen Tanha. Hauptfaktor ist Tanha, Begierde, weil wir Begierde haben. Wir machen Manana, wir denken, dass wir etwas sind. Wenn wir keine Begierde mehr haben, dann denken wir nicht mehr, dass wir etwas sind. Ist das Sakaya Ditti? Sakaya Ditti ist wieder ein anderer Aspekt. Es ist nicht gleich, es hat die Lehre ist sehr, sehr flexibel, je nach dem Kontext. Manana heißt, sie denken, dass bin ich, das gehört mir, in das bin ich, das gehört mir, das davon bin ich, davon bin ich gestaltet, in diesem bin ich. Das alles ist dann Manana. Wir werden das auch sehen, das kommt hier, diese Manana. Einbildung? Einbildung kann man sagen, aber es hat vielleicht noch umfangreicher als Einbildung. Es ist einfach falsches Denken, dass etwas, dass das Nicht-Existierende existiert. Ist das vielleicht also der Dünkel, also diese vorletzte Fessel, ist das das Manjana? Ja, ja. Die vorletzte Fessel, die Fessel, ist das Manjana, oder? Der Dünkel? Dünkel ist Moha, meistens übersetzt man Moha. Moha heißt, kann man vielleicht aus Dünkel übersetzen, aber Moha heißt, Moha ist Nichtwissen. Avijja ist auch Nichtwissen, aber Avijja gehört mehr Wahrnehmung. Avijja ist Nichtwissen im Sinne von Wahrnehmung. Moha ist Nichtwissen im Sinne von Dunkel, in Verblendung. Verblendung ist die beste Übersetzung. Und Manjana ist verbunden mit dieser falsche Vorstellung, falsche Stolz, sozusagen, dass diese Ich existiert. Und das ist eben das, was der Buddha bricht bei dem Bakusati. Einbildung kann man übersetzen, aber vielleicht bessere Übersetzung wäre noch, wie hatte Fluten der Vorstellung. Vorstellung ist keine gute Übersetzung, das auf keinen Fall. Muss man, Vorstellung ist überhaupt nicht negativ, aber Manjana ist immer negativ. Das ist falscher Stolz an etwas, was nicht existiert. Stolz, aber im Deutschen hat auch sehr enge Bedeutung in Pali, Sanskrit, Literatur. Stolz hat auch Bedeutung, wenn ich mich nehme als ich bin, du bist besser als ich, das ist auch Stolz. Wenn ich denke, dass du bist gleich wie ich, das ist auch Stolz. Wenn ich denke, dass ich existiere, das ist auch Stolz. Diese, wenn man auf Deutsch Stolz sagt, dann bedeutet das immer nur, dass ich höher bin, besser bin. Nicht bedeutet, dass ich Mindigwertigkeit ist nicht damit gemeint. Aber mit Stolz in diesem Sinne von Manjana ist auch Minderwertigkeit oder Gleichwertigkeit, alle Werte, die man sich selbst gibt, sind da eingeschlossen. Spielt Arroganz eine Rolle? Arroganz? Arroganz ist dabei, aber Arroganz ist wieder nur mit der Vorstellung von Bessere verbunden. Aber Manjana auch Bessere aus Nieder, immer was man sich über selbst ausdenken kann, alles ist nur Manjana. weil diese Selbst nicht existiert? Dann kann man übersetzen vielleicht die Fluten von den unwahren von den unwahren Eindruck unwahren Eindruck von einem Selbst, kann man so sagen. Selbsttäuschung. Ja, Selbsttäuschung ist gut, ist besser als Vorstellung. Das ist genau, was es ist. Es ist gar nicht so leicht, diese Sachen zu übersetzen. Kein Wunder, dass es schwer, keine Übersetzung kann perfekt sein, weil die Bedeutung so breit. Also die Fluten der Vorstellung, jetzt haben wir klaren Eindruck, was das bedeutet, spielen über einen, der auf diesen Grundlagen steht, nicht mehr hinweg. Moment. Yathatitam manyu asava napavatanti. Okay, er übersetzt spielen über einen, der auf diesen Grundlagen steht, nicht mehr hinweg. Also diese falsche Vorstellung dann nicht mehr existiert. Manyu asave kopana na pavatamane, wenn die Fluten der Vorstellung nicht mehr über ihn hinweg spülen, wenn sie nicht mehr existieren, wortlich, wenn sie nicht mehr aktiv sind, na pavatanti heißt aktiv werden, wenn sie nicht mehr aktiv sind, dann wird er ein weiser Muni. Weiser Muni ist nichts anderes in unserem buddhistischen Sinne als ein Arahat. Ein Erleuchtete, wahre Erleuchtete, ohne diese Fluten, ohne diese Asavas, wie immer man das übersetzt. Ein, der Muni ist, im buddhistischen Sinne, ein, der weiser ist, ist ein, der nicht mehr diese Asavas, diese Fluten, diese Gören in sich hat. Dann, das Wasser fließt immer klar. Weiser im Frieden, Santo, der Weiser, der beruhigt ist. Nur der Weiser kann diese Fluten zur Stille kommen lassen, dass sie nichts mehr gärt, kein Gift vorhanden ist. Wenn kein Gift vorhanden ist, dann ist man wahre Muni. Wahre Weise. Und jetzt kommen die vier, was er als Grundlagen übersetzt, vier Adhitanas, vier Entschlossenheiten. Was sind die? Man sollte Weisheit nicht vernachlässigen. Panyam napamajeya. Panya übersetzt er als Weisheit. Wir haben gesagt, um zur Erleuchtung zu kommen, braucht man diese zwei Weisheiten. Weisheit von Samatha und Weisheit von Vipassana. Ohne das kann man nicht dieses Gift, das man in sich hat, völlig beseitigen. Und diese Weisheit soll man nicht vernachlässigen. Das heißt, dass man ununterbrochen meditieren muss. Der Buddha sagt, was heißt er? Panyam na apamajaya. Apamajaya ist von Pamada. Pamada ist Vernachlässigkeit. Vernachlässigkeit ist, Buddha sagt, ist das Tor des Todes. Nicht-Vernachlässigkeit, das heißt Sati. Vernachlässigung. Dankeschön. Nicht-Vernachlässigung, das ist Gegenteil von Vernachlässigung, ist Sati. Der Weg zu Todlosigkeit ist Sati, ist Achtsamkeit. Also der Buddha sagt, dass du hast gesagt, Nicht-Vernachlässigkeit ist das Tor von Todlosigkeit. Sati-Achtsamkeit ist Tor von Todlosigkeit. Todlosigkeit ist nichts anderes als Nirvana. Und Nirvana kann nur erreicht werden durch Reifheit in Weisheit von Samatha und Vipassana. Kein anderer Weg zu Nirvana, zu Todlosigkeit. Und genau das Gegenteil ist Vernachlässigkeit. Vernachlässigkeit ist Vernachlässigung. Vernachlässigung. Dankeschön. Vernachlässigung ist das Tor des Todes. Was ist Tod? Tod ist nichts anderes als Samsara, als Leiden, als Vergänglichkeit. Also wenn man durch Verständnis von diesen 6, 6 und 4 zu Todlosigkeit erlangen möchte, Voraussetzung ist, dass er immer, immer achtsam ist. Achtsamkeit ist Schlüssel für diese Weisheit von Todlosigkeit. Panyam Napamajaya, hier diese Panya-Weisheit ist die Weisheit von die es gibt weltliche Weisheit und überweltliche Weisheit, transzendente Weisheit. Diese transzendente Weisheit ist dann Weisheit von Leerheit, von Nirvana. Also wenn er über Weisheit hier spricht, er spricht über diese transzendentale Weisheit, überweltliche Weisheit. Satyam Anurakheya. Und diese Nibbana, das durch diese überweltliche Weisheit, überweltliche Samatha und Vipassana erreicht wird, ist dann die Wahrheit. Das ist dann die Leerheit, die Wahrheit ist. Nibbana ist nichts anderes als Leerheit von allen diese Leerheit ist dann nichts anderes als Ende von Begierde, Ende von Hass, Ende von Verblendung. Und diese Wahrheit von Nirvana soll man Anurakheya, soll man schützen, oder wie übersetzt er? Ja? Man sollte die aufrecht halten. Aufrecht halten, okay, wörtlich ist schützen. weil er sich um Adhidhana, um Entschluss handelt. Dieser Entschluss ist Grundlage. Deswegen, man soll diese Wahrheit von Leerheit, Wahrheit von Nibbana, von Nicht-Existenz, von Selbst, immer schütze, dass man nicht von eigenen Vorstellungen von selbst in Irre geführt wird. Wenn man sich nicht schützt, wird man gleich in Irre geführt, weil wir daran gewöhnt sind, immer zu denken, das bin ich, das ist er, das ist sie, sie ist so und so, ich bin so und so. Und dann kommt es zu Anhaften und so weiter. Und diese Komplexe von Existenz, von leidenhafter Existenz, gehen immer weiter. Alles durch falsche Wahrnehmung. Von falsche Wahrnehmung von dem, was nicht existiert, als was Existierendes. Existierendes im Sinne von Festes. Weil das, was existiert, muss etwas fest sein. Wenn es nicht fest ist, dann existiert es in dem Sinne, wie wir das verstehen. Dann zweite, dieser Entschluss für Nibbana, für die höchste Wahrheit soll man immer schützen. Chagam annu bruheya. Wie hat er übersetzt? Man sollte Verzicht pflegen. Chaga hat er als Verzicht. Chaga, Tyaga heißt eigentlich alles verlassen. Entsagung. Entsagung ist besser als. Wie hat er ihn übersetzt? Verzicht. Verzicht. Ja, ist nicht schlecht, aber. Wenn man Verzicht übersetzt, dann ist es, man hat Eindruck, dass wenn ich mich nicht irre auf Deutsch, etwas sehr, sehr Aktives. Aber Tyaga ist in dem Sinne mehr passiv loslassen. Bedeutung ist, und auch Kommentar auch sagt, man soll, Kommentar erklärt, Chago Yadidam Sabupadi Patinisago. Was mit Chaga, mit Verzicht oder mit Entsagung, wir haben übersetzt, ich immer denke, loslassen ist beste Übersetzung. Dieses Loslassen bedeutet Sabupadi Patinisago, sagt Kommentar, bedeutet Upadi. Upadi wieder ein sehr, sehr wichtiges Wort, die sich nicht so, so gut übersetzen lässt. Wie übersetzt du Upadi, Thomas? Ich finde Daseinstützen schön. Daseinstützen, ja. Okay, aber gibt andere. Daseinstützen soll man loslassen. Das ist nicht schlecht, Daseinstützen. Also, was gemeint ist hier, das einfach ist, dass man, man soll alles loslassen, in dem Sinne Anubruheya, dass man soll loslassen, wachsen lassen. Das ist die wörtliche Bedeutung. Dieser Entschluss ist sehr wichtig. Loslassen, wachsen lassen. Der Buddha sagt, sehr berühmter Vers in Visuddhimagga, der Buddha sagt, der Weg der Welt ist Labha, ist etwas zu erreichen. Das ist Weg der Welt. Der Weg zu Nibbana ist Loslassen. Wenn man diese zwei Wege verstanden hat, ist man der Schüler von Buddha. Das findet man in Dhammapada. Und das ist genau hier gemeint. Man soll nicht in sich diese Wunsch nach etwas zu erreichen, dieser Wunsch soll nicht, man soll ihn nicht in sich wachsen lassen, man soll in sich wachsen lassen, Wunsch nach Loslassen. Insofern wir in uns wachsen lassen, Wunsch nach was zu erreichen, wir gehen nicht in den Spuren, die zu Nirvana führen. Das ist, was er sagen will. Dieser Entschluss dann in sich wachsen lassen, Wunsch nach Loslassen. Das ist gemeint. Und fünfter ist, nicht fünfte, Entschuldigung, vierte. Man sollte für den Frieden üben. Man sollte für den Frieden üben. Santim eva sosikeya. Wörtlich bedeutet das, man soll Frieden, Frieden ist nichts anderes als Nirvana, Ende von Vergiftung. Man soll das sikeya, man soll das lernen. Man soll lernen, wie man zu diesem Frieden von Nibbana, Nibbana ist nichts anderes als Abwesenheit von Verblendung, Hass und Begierde, diese Friede soll man lernen. Wenn man diese vier Entschlüsse hat, kann man dann brechen von Idee von Mensch als etwas Wahres, brechen, indem man diese 6, 6 und 8 übt und darüber meditiert. Ist das klar? Ayam Udeso Chadhatu Vibhangasa. Dies ist die Zusammenfassung. Udeso heißt Zusammenfassung. Udeso heißt, ja. Dankeschön. In vielen Suttas, besonders in Abhidhamma, erst kommt Zusammenfassung und dann kommt Vitarato, dann kommt Vibhanga. Vibhanga übersetzt als Darlegung, in umfangreiche Erklärung. Aber erst kommt Zusammenfassung. Diese Zusammenfassung wird Udesa genannt, was er als Zusammenfassung also erst Zusammenfassung, dann Darlegung. Und wir haben jetzt Zusammenfassung. Zusammenfassung ist dann diese 6, 6, 8, 18 plus die 4 Grundlagen oder 4 Entschlüsse. Und das ist dann das Verständnis von diesen 4 Sachen kommt jetzt in folgenden Darlegung. Dann er fängt mit erste die 6 Elemente. Die 6 Elemente, die Idee von wahren Mensch brechen sollen. Wenn man versteht die 6 Elemente, kann man nicht mehr Mensch, Frau, ich, du, er und so weiter, ewige Seele als etwas Wahres wahrnehmen. Wenn man das geschafft hat, hat man schon viel, viel geschafft. Und Bhikkhu, dieser Mensch besteht auch aus 6 Elementen. So wurde gesagt, wie wir gesagt haben, die Elemente, Vorstellung von Elemente oder Dhatu oder Dhamma oder Ayatana ist genau Gegenteil. Idee von diesen Sachen ist genau das Gegenteil von Idee von wahren Selbst. Bhikkhu, dieser Mensch besteht aus 6 Elementen, so wurde gesagt. Und in Bezug, worauf wurde dies gesagt? In Bezug, worauf heißt, von was bedingt? Alles die buddhistische Lehre ist die Lehre von bedingten Entstehung. Auch diese 6 diese 6 Dhatus, 6 Elementen ist auch Buddha lehrt mit gewissen Bedingungen. Ohne Bedingungen wird das nicht gelernt. Und was sind die Bedingungen? Da gibt es das Erde-Element, das Wasserelement, das Feuerelement, das Windelement, das Raumelement und das Bewusstseinelement. Das sind die 6 Elemente. Das ist dann die Beginn, das sind die Bedingungen für die Vorstellung von einem Mensch. Wenn diese Bedingungen nicht da sind, dann kommt es nie zur Vorstellung von einem Mensch als etwas Wahres. Also geschah es in Bezug auf dieses, das gesagt wurde, Bhikkhu, dieser Mensch besteht aus 6 Elementen. Wenn man diese 6 Elemente verstanden hat, dann der Eindruck von einem Mensch als etwas Wahres verschwindet. Also wenn man von einem Mensch spricht, wenn man von Ich spricht, wenn man von Du spricht, von Frau spricht, von Mann spricht und so weiter, von Seele spricht, spricht man von nichts anderes als von diesen 6 Elementen. Dann wir kommen von Verständnis von den 6 Elementen, die zusammenfassen die Lehre von Ichlosigkeit. In den sechs Elementen ist alles vorhanden, die fünf Aggregate von Existenz, die sechs Grundlagen, die zwölf Grundlagen von Wahrnehmung, die 18 Elemente von Wahrnehmung, alles ist vorhanden in den sechs Elementen. Alles, was man in der Welt erfahren kann, geht nicht über diese sechs Elemente. Und wie man erfährt, durch Kontakt. Und Bhikkhu, dieser Mensch besteht aus sechs Grundlagen für Kontakt. Ayatana, hier, Cha Fasa Ayatana, Ayatana, wie Visuddhi Magga erklärt, Ayatana ist Grundlage im Sinne, dass es, wie kann man sagen, Mine, wie Kohlminen oder wie sagt man? Ablagerung? Mine, Coal Mine oder eine Grube. Grube. Bergwerk, Grube. Das ist, also die alle Sachen erscheinen, diese Kohl kann nur erscheinen in Grube, Eisen auch in Grube. Dieser Kontakt kann nur entscheiden in diesen Grundlagen. Wenn diese Grundlagen nicht da sind, der Kontakt ist auch nicht da. Das ist dann die Bedeutung. Also, Bhikkhu, dieser Mensch besteht aus sechs Grundlagen, die dann Grube sind für Kontakt. Grundlagen für Kontakt. So wurde gesagt. Und in Bezug worauf wurde dies gesagt? Da gibt es die Grundlage des Sehkontakts, die Grundlage des Hörkontakts, die Grundlage des Riechkontakts, die Grundlage des Schmeckskontakts, die Grundlage des Berührungskontakts und die Grundlage des Geistkontakts. Also geschah es in Bezug auf dieses, dass gesagt wurde, Bhikkhu, dieser Mensch besteht aus sechs Grundlagen. Was bedeutet das? Diese, um diese Ichlosigkeit von alles, was man in der Welt erleben kann, zu erfahren, muss man die dann sechs Elemente verstehen. Und diese sechs Elemente, wie versteht man die sechs Elemente? Über die Sinnentore, über das Sinnenkonto. Über, das ist dann die, wie hast du gesagt, Grube. Gruben, in dem diese sechs Elemente erscheinen. Das ist die Grundlage für unsere Erfahrung von diesen sechs Elementen. Alles, was man in der Welt erfahren kann, so der Buddhismus, ist nur Nama Rupa, ist nur Geistlichkeit und Körperlichkeit. Geistlichkeit und Körperlichkeit ist gar keine gute Übersetzung. Aber da man keine bessere Übersetzung hat, ich benutze das. Nama, Rupa bedeutet eigentlich Objekt der Wahrnehmung, und Nama ist das, was den Objekt erfährt, wahrnimmt. Es kann auch geistliche Bild sein, ist auch dann in diesem Sinne Körperlichkeit. Wenn ich die Augen, wenn ich das Baum sehe, dann die Augen zuschließe und sehe ich das Baum mit inneren Augen, ist das auch Körperlichkeit in diesem Sinne. Aber im europäischen Denken ist es nicht. Also das muss man verstehen, diese sechs Elemente, die Wahrheit der Wahrnehmung darstellen, Wahrheit der Wahrnehmung in der Welt darstellen, kann man nur unmittelbar durch direkten Kontakt mit der Wahrheit wahrnehmen. Nicht durch eigene Vorstellungen, sondern durch unmittelbare Erfahrung. Dazu meditieren wir, damit wir diese unmittelbare Erfahrung erreichen. Und jetzt geht es weiter, diese unmittelbare Erfahrung von der Wahrheit, dass diese Welt ist nichts anderes als diese sechs Elemente. Alles, was hinausgeht, sind unsere eigenen Vorstellungen. Damit man das klar versteht, muss man verstehen, diese 18 Arten des geistigen Untersuchens. Manopavichara, Upavichara, eigentlich heißt suchen. Ja, untersuchen, okay. Also in diesem, indem man Kontakt versteht, untersucht man dann die Gebiet des Kontaktes. Gebiet des Kontaktes, wichtigste, was Empfang von dem Objekt. Gefühl ist das, was uns ermöglicht, das Objekt zu empfangen. Das ist Gefühl. Eigentlich Gefühl, zum Beispiel in der chinesischen Sprache, übersetzt man Gefühl Vedana als Empfang. Alles, was man in der Welt empfangen kann, sind nur diese 18 Arten des geistigen Untersuchens. Was anderes kann man nicht in der Welt empfangen. Was man empfängt, dann nimmt man wahr. Und was man wahrnimmt, darüber denkt man dann. Und dann kommt die, wie wir heute mit Thomas gesprochen haben, dann kommt die Vielheit der Dinge in der Welt. Die Vielheit der Dinge, immer mehr Dinge, indem wir mehr und mehr Ideen haben. Übersetzen Sie also Vedana mit Empfang, Wahrnehmung? Vedana übersetze ich als Empfang. Wahrnehmung übersetze ich als Sanya, ist Wahrnehmung. Vedana ist dann Empfang. Und Empfang ist die Ursache von Wahrnehmung. Wenn kein Empfang da ist, kann keine Wahrnehmung zustande kommen. Also Wahrnehmung ist die sozusagen der König von alle Geist gestalten. Alle andere Geist gestalten, dann, wie wird gesagt in den Schriften, arbeiten, wie Visuddhimagga sehr schön erklärt, arbeiten für den Kenning. Wie wir empfangen, so wir wahrnehmen. Wie wir wahrnehmen, so denken wir nach. Wie wir nachdenken, so machen wir uns mehr und mehr Vorstellungen von den Sachen. Und was sind die 18 Arten des geistigen Untersuchens? So wurde gesagt. Und in Bezug worauf wurde dies gesagt? Wenn man mit dem Auge eine Form sieht, untersucht man eine Form, wobei man Freude hervorbringt. Man untersucht eine Form, wobei man Trauer hervorbringt. Diese Freude ist nichts anderes als ein angenehmes Gefühl. Wodurch angenehmes Gefühl bedingt ist, in dem Objekt uns gefällt, Objekt angenehm ist. Kommt Freude. Wenn Objekt unangenehm ist, Sata, Asata, wenn unangenehm ist, dann kommt Ablehnung, Patiga. Also wenn die Qualitäten von Objekt uns gefällen, die haben Qualitäten, die uns Freude bringen, dann wenn Objekt uns nicht gefällt, der Objekt hat Qualitäten, die uns nicht gefallen, dann kommt die Gegenteil von Somanasa, Domanasa. Somanasa bedeutet wörtlich ein gutes Geist, ein Geist, das uns gefällt. Geist, das Freude hat, ist Geist, das uns gefällt. Und Geist, das bedrückt ist, das nicht Freude hat, ist Geist, das uns nicht gefällt. Alles ist von Empfang bedingt, wie man Objekt empfängt. Und alle anderen Geistesfaktoren dann beteiligen sich an Empfang von dem Objekt. Ob er uns gefällt oder nicht gefällt, das müssen wir uns selbst da kombinieren. Aber der Objekt selbst, wie wir sehen werden, ist neutral. Das ist Erde, ist Wasser, ist Feuer und so weiter. Wir werden das sehen. Man untersucht eine Form, wobei man Trauer hervorbringt. Domanasa, dann schlechter Geist. Das ist Trauer, ist, ich glaube, keine gute Übersetzung von Domanasa. Was denkst du, Thomas? Mit Trübsinn übersetzt. Trübsinn. Guter Geist und schlechter Geist ist sehr wichtig, dass man das versteht. Schlechter Geist, Empfang von einem Objekt, das uns nicht gefällt. Guter Geist, Empfang von einem Objekt, das uns gefällt. Dann Freude. Wobei man Trauer hervorbringt. Man untersucht eine Form, wobei man Gleichmut hervorbringt. Wenn diese Empfang von dem Objekt, durch Sehen, durch Auge, ist Empfang von einem Objekt, das nicht uns angenehm ist, auch nicht unangenehm ist, dann der Geist bleibt neutral. Er freut sich nicht und er wird auch nicht bedrückt. Und genauso wie es mit Sehen passiert, so passiert es auch mit allen anderen Sinnen. Auch mit Hören, auch mit Riechen, auch mit Schmecken, auch mit Tasten. Und im letzten Ende, was wichtigste ist, mit Denken ist auch nur ein Sinn. Auch mit Denken ist es genauso. Wenn Denkobjekt uns gefällt, erleben wir Freude. Wenn Denkobjekt uns nicht gefällt, sind wir bedrückt. Wenn Denkobjekt auch uns nicht gefällt, auch uns nicht gefällt, dann erleben wir neutrales Gefühl. Und das ist alles, was man empfangen kann, indem man Objekt berührt, indem man Objekt untersucht. Mehr kann man nicht empfangen, nur diese 18. Das ist unsere Welt. In dieser Welt leben wir, in dieser Welt haben wir immer gelebt. Und in dieser Welt werden wir immer leben, solange wir nicht die wahre Natur der Wahrnehmung und des Empfangs und des Geistes verstehen. Aber dieser Mönch hat heute schon lange gesprochen, 1,5 Stunde. Wir müssen ein bisschen auch für morgen, übermorgen und für andere Tage lassen. Dann heute machen wir Schluss hier mit 18. 6, 6, 18 haben wir gelernt. Und morgen geht es weiter mit 4 Grundlagen.